Genau. Codemasters haben die aufgekauft, ja. Ja, vielleicht haben sie das ja schon fertig gehabt. Ach nee, Moment. Nee, die nicht. Also es wird zum Beispiel, wirst du aber, wenn du Star Wars Battlefront hast, wird es eine X-Wing VR Mission geben. Alter, war das geil. Ja. Habe ich wieder spontan erstmal wieder Orchester, ne? Da ist ja bei mir direkt, wupp. Orchester und Und Star Wars dann, ist sowieso geil. dann kommt wirklich dann noch der X-Wing-Flug. Ich habe erst gedacht, jetzt kündigen sie Rogue Squadron an oder sowas. Dann kam, ja, leider hört sich auch hart an, aber es kam dann leider nur der Battlefront-Schriftzug. Also ein Rogue Squadron fände ich mega krass. Das stimmt. Hätte nämlich auch gepasst, weil, ne, was kommt nochmal im Dezember für einen Kinofilm? Rogue One. Hätte ja gepasst. Wenn sie den nicht noch verschieben, weil sie so viele Szenen drehen müssen. Keine Ahnung. Ja. Im Dezember. Ich bin nochmal kurz AFK. Was ist denn dieses AFK? Ist das modern? Ja, das ist, glaube ich, gehört, glaube ich, zu Farpoint. Die waren auch leicht AFK. Alter, Habt ihr die alter, Waffe gesehen? Farpo, alter Farpoint kaufen, heißt es. AFK. Was? Genau. Ich habe Alter Farpoint. Farpoint Klaus. Farpoint habe ich nicht mitbekommen. Was ist nochmal Farpoint? Das ist dieser Mars-Shooter mit der Soros. Es war doch die Soros, oder nicht? Es sah zumindest aus wie eine Soros, ja. Ja, ich habe erst, ich guck so, ich so, Destiny auf dem Mars schon wieder. Ja, das sah okay aus. Also sah aus wie ein Mars-Shooter halt, Ja, aber ne? ich fand, es sah ganz, ganz cool aus. Ich fand Es die hatte eine Titel, gute Stimmung auf jeden genau, Fall. also ich fand die Titel, die sie gezeigt haben, eh relativ interessant, sagen wir mal so. Also sie haben ja auch einen Ja, Batman-Trailer super gezeigt. interessant. Ja, ich mag nun mal leider diese Batman-Spiele, das ist nun mal so. Wobei ich mir noch Ja, nicht ich vorstellen nicht. kann, wie es VR wird. Das muss man dann wirklich mal gucken. Ja, nach Du dem Trailer musst ja die kannst du es ganze ja. Zeit die Brille aufhaben und sagen, I am Batman. Also nach dem Trailer kann sich das ja keiner vorstellen, weil das hat ja Nee. überhaupt nicht. Also hätten sie genauso gut ein Batman-Logo zeigen können. Also das hat ja nichts Naja, aber die gezeigt. Maske sah schon cool aus. Ja, die Maske. Oh. Aber ja, ich finde es halt interessant, dass sie Batman machen als VR. Ja, es waren ja noch mehr Titel, die sie gezeigt haben. Also zum Beispiel Final Fantasy Ja, 15 sollst du auch VR-mäßig spielen können. das war ein kompletter Mindfuck, weil sie fing ja wieder an aus der Third Person. Ich so, ey, Ja. deswegen sage ich ja, ich habe diesen Sprung von VR zu normal irgendwie nicht mitbekommen. So, und auf einmal waren sie dann wieder im VR-Setting. Und was sollte eigentlich dieser scheiß Afrojack-Mix? Habt ihr das gerafft? Nee. Nee, ne? Das So, hat bestimmt das. der Kojima auch gemacht. Bestimmt. Ja, bestimmt. Und jetzt sagen alle, das ist genial und Kunst. Nee, das war einfach nur schrecklich und hat. Nee, egal, so 30.09.16. Das war interessant. Aber. Und Hupen waren auch interessant. Und dann waren Hupen? Hupen in VR war auch mega gut. Und dann war ich schon wieder Wie raus. Hupen? Da musst du jetzt Hupen mal erklären. im Auto Ja, oder was? Möp, möp. ähnlich, nur mit weiblicher Oder? Form. Ah. Das war Wie, das einzig die haben Interessante. ein Dead or Alive Volleyballspiel in VR gezeigt? Das Nicht ist an mir ganz. vorbeigegangen. Ja, die haben und dann eine stehe Frau ich da mit gezeigt, der aber Brille auf so. dem Kopf und gucke immer an mir runter und hüpfe die ganze Zeit auf und ab. So ähnlich. Sie haben halt eine Frau Ich gezeigt und du muss hast halt vorbestellen, die kann signifikant nicht weitermachen. gesehen, wie er mit seiner VR-Brille nicht ihr in die Augen guckt, sondern auf die tieferen Augen guckt. Und die ganze Zeit. Und ich denke mir so, Hupen. Blinker. Ja, Hier Hupen. gibt's dann den Ich weiß. Einöl-Simulator, da kannst du dann Ja, es sind halt Japaner, die so. sind Voll halt gut. da Ah. anders. Anders, ne? Anders. Genau. Ja. Ananas sind die. Gut, Oh. weiter im Text. Wo Dann sind wir hat denn sie, überhaupt? wir sind Ach jetzt hier, bei ach Call Mensch. of Duty Infinite Oh Gott. Warfare gezeigt. Ja. Ich bin ja normalerweise kein Call of Duty-Spieler, aber das mit diesen Weltraum, Schlacht und Schwerelosigkeit und sowas, das sah schon ziemlich geil aus. Ich Also habe bis ich zum fand den Anfang auch Schluss, gut. ich habe nicht Also, gerafft, dass es Call of Duty ist. Ich habe es mich auch nicht. erst verstanden, als es da stand und dachte dann so, okay, jetzt Bist finde du ich dir auf gerade einmal echt gedacht? Call of Duty irgendwie gut oder Genau, so ging mir das nämlich auch. Ich habe gedacht, Mensch, Ich habe was es ist erst das? kurz vor Ende, wo die Shooter-Passage, wo er aus dem Flieger raus ist, da habe ich es erst gerafft. Weil das halt so, ja,